Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Ausgabe Nummer 524 von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und Technikfans. Ich bin Colli Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute hören Sie unter anderem Technikbeiträge zu neuen photonischen Computerprozessoren, zum Bau eines riesigen Radioteleskops und zu neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Auch wollen wir das Thema Rauschen und seine Entstehung nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Amateurfunk, das ist ja auch der Spaß am Kontakt mit fernen und exotischen Ländern. Wie wäre es nun zum Start mit einem Ausflug nach Mexiko? Die passende Musik dazu liefert uns Bob Moore, sein Titel Mexico. Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Große Amateurfunktagung nächstes Wochenende. Erste Satellitenverbindung vor 60 Jahren. Amateurfunk trifft Raumfahrt und DARC-Vorstand lädt wieder zum Dialog ein. Am Mikrofon Conny Farren. Die Amateurfunktagung München ist nicht mehr allzu weit entfernt. Am kommenden Wochenende, also am 8. und 9. März, werden wieder rund 1000 Fachleute aus dem Bereich Kommunikation, aus dem In- und Ausland an die Hochschule München pilgern, um spannende Fachvorträge zu hören. Wir haben diesmal ein Programm so umfangreich wie noch nie. Fast 40 Veranstaltungen werden die Qual zur Wahl machen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, einige kommerzielle Händler, einen DXCC-Checkpoint und diverse ideelle Aussteller und Gruppen, berichtet Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform vom Organisationsteam. Für das leibliche Wohl sorgt eine geöffnete Kantine an beiden Tagen. Gastgeber der Amateurfunktagung ist Professor Hiebel vom Lehrstuhl für Elektrotechnik. Die Amateurfunktagung findet an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München statt, Lotstraße 64. Das genaue Vortragsprogramm finden Sie auf der Webseite www.amateurfunktagung.de. Der weltweit erste Kontakt über einen Amateursatelliten fand am 10. März 1965 statt, als der Schweizer Funkamateur Hotel Bravo 9 Romeo Golf und sein deutscher Partner Delta Lima 6 Echo Zulu Alpha erfolgreich eine Funkverbindung über Oscar 3 abschlossen. Zur Feier des 60. Jahrestages dieser historischen Leistung veranstaltet die AMSAT HB vom 3. bis 16. März 2025 einen zweiwöchigen Wettbewerb. Anstatt eines klassischen Contests wird ein kleiner Wettbewerb durchgeführt, der die Betriebstechnik der Teilnehmer herausfordert. Ziel ist es, Weiterverkehrsverbindungen über LEO, MEO oder HEO-Satelliten zu erreichen. Geostationäre Satelliten wie der QO100 sind von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die 10 am weitesten entfernten Funkverbindungen pro Teilnehmer werden in die Wertung aufgenommen. Die Funkamateure haben seit dem Beginn der Weltraumfahrt im Jahr 1957 mittlerweile mehr als 100 eigene Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen und der moderne Satellitenfunk ist ein willkommenes Experimentierfeld neben anderen Bereichen wie der Kurzwelle. Für Planung, Bau und Unterhalt der Amateurfunksatelliten gibt es eine eigene Organisation, die AMSAT, mit vielen Landesgesellschaften, unter anderem in Deutschland, Japan und den USA. Oft wird angenommen, dass Amateurfunk und Forschung heute nichts mehr gemeinsam haben. Wurde doch dadurch erst herausgefunden, dass die Kurzwelle Verbindungen um die ganze Welt ermöglicht. Als Anerkennung dieser Leistung erhielten die Funkamateure in der Funkverwaltungskonferenz von 1926 verschiedene Frequenzbänder zugeteilt, in denen sie weiter Betrieb und Forschung betreiben dürfen. Heute hat sich nichts daran geändert, dass Funkamateure weiterhin in der Forschung und Entwicklung mitwirken. Vor einigen Jahren hatten die Chinesen Satelliten zum Mond gestartet, um Forschung im Weltall durchführen zu können. Da Funkverkehr Daten nur mit freier Sicht zwischen den beteiligten Stationen möglich ist, konnte das chinesische Team nur dann Daten senden oder empfangen, wenn der Mond bei ihnen am Himmel steht. Daher war eine Station hier in Europa erforderlich. Reinhard, Delta Kilo 5 Lima Alpha, in der Nähe von Flensburg, konnte die Aufgabe im 2-Meter-Band übernehmen und Daten an den Satelliten senden. Hierbei gelang ihm auch die erste Verbindung über einen Satelliten in der Mondumlaufbahn. Dies war ein neuer Meilenstein in der Funkgeschichte. Im Planetarium in Glücksburg wird er darüber am 6. März seinen Vortrag Amateurfunk trifft Raumfahrt halten. Anmelden kann man sich unter www.planetarium-glücksburg.de. Glücksburg mit UE bitte. Am Mittwoch, dem 19. März um 19 Uhr, haben DARC-Mitglieder erneut die Möglichkeit, dem Vorstand des Vereins ihre Fragen zu stellen und direkt mit ihm zu kommunizieren. Auf dem Videokonferenzserver treff.darc treffen sich Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf, Werner Bauer, Delta Juliet 2, Echo Tango, Ernst Steinhauser, Delta Lima 3, Golf Bravo Echo und Ronny Jerke, Delta Golf 2, Romeo Oscar November, regelmäßig mit den Mitgliedern. Fragen können auch vorab per E-Mail gesendet werden. Der Zugangslink ist in Kürze über die DARC-Webseite zu finden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Kennen Sie James Last? Wahrscheinlich schon, denn der 2015 verstorbene Bandleader war einer der ganz Großen im Musikbusiness und das weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Aber wussten Sie, dass James Last auch einen weniger bekannten älteren Bruder hatte, der ebenfalls einiges an Schaffenswerk hinterließ? Sein Name war Werner Last, auch unter dem Künstlernamen Kai Warner bekannt. Hören wir nun einen seiner bekanntesten Titel, und das ist der Work Song. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Die sächsische Metropole Chemnitz trägt in diesem Jahr den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Dazu gehören 38 Kommunen im Umland aus Mittelsachsen, dem Erzgebirge und dem Zwickauer Land. Der Chemnitzer Ortsverband des DARC hat sich jahrelang mit diversen Sonderaktivitäten auf diese Würdigung vorbereitet und für das Titeljahr mehrere Sonderrufzeichen beantragt. Mit dem Eröffnungstag der Titelträgerschaft der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz am 18. Januar 2025 startete daher auch das Amateurfunk-Event unter dem Titel 2025C. In einer gemeinsamen Aktivität werden alle Sonderstationen bis zum 31. März 2025 agieren. Zu den 5 Teams zählen fast 60 Operatoren aus ganz Deutschland. Wie bei all unseren DARC-Funkprojekten wird wieder eine Mischung aus anspruchsvollem Diplomprogramm und anlassbezogener Historie geboten. Diesmal ist es die zu den weiteren Kulturhauptstädten und natürlich besonders die zu Chemnitz. Hören wir unseren Mitarbeiter Steffen, Delta Mike, 6 Whisky Alpha November, was er zu den bisherigen Funkaktivitäten zu berichten weiß. Seit Beginn der Aktion am 18. Januar 2025 wurde in kurzer Zeit unser interessantes Diplomprogramm publik. Das Amateurfunk-Event 2025 Charlie zum Titeljahr der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 ist auf den Bändern angekommen und findet eine zunehmende Aufmerksamkeit. Der Monatsabschluss Januar nach erst 14 Einsatztagen ist ein Beleg dafür. Er ist ein Spiegelbild des Engagements aller unserer SES-Operators wie auch das der weltweiten Diplom-Interessenten. Auf beiden Seiten stellte man sich mit Freude und Enthusiasmus den zurzeit doch recht durchwachsenen Ausbreitungsbedingungen und bemühte sich um den Erfolg auch bei noch so kompliziert darstellenden Verbindungen. Mit bereits über 35.000 Funkverbindungen und weit über 1.800 abgerufenen Diplomen, das war der Stand am 31. Januar, wechselten wir in den Februar, unserem zweiten Aktivitätsmonat. Auch hier sind bereits in den ersten Februartagen weitere tausende Verbindungen getätigt worden und es geht weiter und weiter und weiter. Bei allem Enthusiasmus, wir möchten an dieser Stelle auf ein besonderes, nachdenkliches Jubiläum hinweisen. In diesem Jahr jährt sich das Kriegsende vor 80 Jahren. In den Februar-März-Tagen des Jahres 1945 wurde die Stadt Chemnitz stark zerstört. Tausende Zivilisten fanden den Tod. In den mehrfachen Bombenangriffen auf die Stadt versanken auch einmalige Kulturstätten in Schutt und Asche. Wir wollen neben der Industrie-, Kultur- und Industriegeschichte auch an diese historischen Gebäude erinnern. Monatlich soll deshalb in der Ergebnisübersicht ein markantes Kulturobjekt der Stadt Chemnitz vorgestellt werden. Erstmals Ende Januar mit dem ehemaligen Chemnitzer Zentraltheater. Im Februar soll dann das ehemalige Chemnitzer Schauspielhaus und im März das kaufmännische Vereinshaus folgen. Alle diese Gebäude wurden im Krieg total zerstört und sind heute im Stadtbild nicht mehr zu sehen. Schade. Also, wir hören oder sehen uns on air oder auf der Internetseite https://2025charlie.de. Feuerrot ist der Schein, der den Tag uns bringt. Du sitzt nicht im Boot allein, wenn ein Sturm beginnt. Freunde gibt es überall, auf der ganzen Welt. Menschen, die sich gut verstehen. Sommerwind, wo Baumwollfelder voll Blüten sind, wo Hände pflanzen den jungen Reis, wo man des Menschen Glück zu schmieden weiß. Freunde gibt es überall. Sich einsam fühlt, dann erzählt der Wind. Freunde gibt es überall, auf der ganzen Welt. Menschen, die sich gut verstehen und mit dir Tag für Tag. Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth. Native Processing Units, NPUs, sind speziell für KI-Applikationen, also Anwendungen künstlicher Intelligenz, gebaut. sowie CPUs für normale Rechenaufgaben gebaut sind und GPUs, Graphic Processing Units, für Grafikberechnungen. Der Hersteller QANT hat nun eine solche NPU und auch einen anschlussfertigen kompletten Server auf deren Basis in optischer Rechentechnik, also in Photonik, gebaut. Das berichtet die Fachzeitschrift Markt und Technik. Das System soll 30 Mal energieeffizienter sein als ein konventioneller elektronischer Prozessor. Im Gegensatz zur Standard-CMOS-Technologie verarbeitet die QANT-NPU Daten über Licht und ermöglicht so energieeffizientere mathematische Operationen. Während ein herkömmlicher CMOS-Multiplikator 1200 Transistoren benötigt, um eine einfache 8-Bit-Multiplikation durchzuführen, erreicht die QANT-NPU dies mit einem einzigen optischen Element, so der Hersteller. Der problematische Energiehunger der künstlichen Intelligenzen könnte so etwas reduziert werden. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Über das Square Kilometer Array Observatory, SKAO, haben wir ja schon mehrfach berichtet. Das soll das größte Radioteleskop der Welt werden. Die Funktechnik von Kurzwelle SKA Low bis zum S-Band SCAMPI muss aber auch irgendwie zusammengeschaltet werden. Das sind insgesamt Signale von 131.072 Antennen und die digitale Seite des Projekts ist auch nicht ohne. Diese erwähnten über 100.000 Antennen sind auf 512 Stationen verteilt, also so hat man so 256 Antennen pro Station. Der größte Abstand zwischen den Antennenstationen ist 74 Kilometer, mal davon abgesehen, dass das System insgesamt über die halbe Erde verteilt ist und die Supercomputer, die diese ganzen Antennen zusammenrechnen müssen, haben 25% höhere Rechenleistung als die derzeit fortschrittlichsten Supercomputer. Dabei wird ein Datenfluss von 157 Terabyte pro Sekunde erreicht. Mal zum Vergleich, das ist das Fünffache des weltweiten Internetverkehrs von 2015. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Einige ganz krasse Punkte für deine neue Antenne. Antenne! Oh, Antenne! Erstmal such dir den richtigen Antennentipp aus dem Pol, Yagi oder Monopol, der zu deinem krassen Palast passt. Antenne! Check auch, dass die Antenne für die Frequenz optimiert ist, denn die Leistung hängt voll davon ab, du Spaß. Antenne! Bau die Antenne so hoch wie möglich, damit du die Reichweite maximierst und weniger Hindernisse hast. Du Spaß! Antenne! Such dir einen Spot, wo nicht so viele Störungen von Gebäuden, Bäumen oder anderen Sachen kommen. Von nichts kann nichts kommen. Weißt du? Antenne! Achte darauf, dass die Impedanz zwischen Antenne und Transceiver gut passt, damit es keine Reflexionen gibt. Du spast! Antenne! Nimm cooles Material für deine Antenne und die Verbindungen, um Verluste zu vermeiden. Also nix billig oder wat? Antenne! Sorg dafür, dass die Antenne stabil und sicher befestigt ist, damit sie Wind und Wetter standhält. Kostet sonst mehr Geld. Du Spaß! Antenne! Check die Antenne regelmäßig auf Schäden oder Rost, damit die Leistung immer top bleibt. Du Vibe! Antenne! Wenn du all diese Punkte beachtest, kannst du die Leistung deiner Antenne richtig pushen. Klar, oder? Du Spaß! Antenne! 73, Alter, euer Robert aus dem Ghetto Schnee-Eifel. Antenne! Da weißt du Bescheid, du Lappen. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, war korrektes Lied, Alter, oder? Spast! China war nach Japan früher gut im Kopieren. Da betraf es Hardware, doch mittlerweile gibt es aufwendige eigene Entwicklungen in China. Wir berichten hier ja öfters über neue Forschungen. Ob in der Kernfusion, in der Funktechnik, in der Computer- und Speichertechnik, da sind die Chinesen längst aus dem Kopierstadium raus. Es ist zugegeben ja auch immer einfacher, etwas Bestehendes zu verbessern, als etwas komplett neu zu erfinden. Doch wenn das Ergebnis dann billiger ist als die amerikanischen und europäischen Erfindungen, dann macht das den Leuten natürlich Angst. Ein weiteres Thema, das aktuell Angst macht, ist der ganze Wirbel um die künstliche Intelligenz. Und auch da hat China sich natürlich nicht lumpen lassen. Da gibt es jetzt ein neues System namens DeepSeek. Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht mit Deepfake verwechsel. Der Name sagt schon, das soll eine besonders gute Suchmaschine sein, die auf künstlicher Intelligenz beruht. Die amerikanischen künstlichen Intelligenzen waren ja eher als Schreibmaschine konzipiert und hatten ursprünglich gar keine Internetverbindung. Inzwischen ist das aber der Fall. Und statt einfach nur zu googeln, wird dann halt gerne ChatGPT befragt. Die chinesische KI soll dann billiger sein. Da zittern dann natürlich die amerikanischen und europäischen Anbieter, ob ihnen das mühsam aufgebaute Geschäft nun durch die Lappen geht. Das ist jetzt aber fragwürdig, denn natürlich hat eine chinesische KI auch Nachteile. Eins ist ganz klar, die hat eine eingebaute Zensur. Die Frage nach dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 bleibt natürlich unbeantwortet. Da sagt DeepSeek nur, ich bin eine KI, die nur harmlose Antworten geben darf. Wenn man dagegen DeepSeek nach Ohio 1970 fragt, da Dann kommen natürlich die Schießereien zur Sprache, die dort im Umfeld von Vietnam-Protesten zum Tod einiger Studenten führten. Also eine parteiische KI will man nicht unbedingt haben. Und natürlich ist auch klar, dass alle Daten, die man in DeepSeek eingibt, dann halt nicht an eine amerikanische Firma gehen, sondern an eine chinesische. Und dies vermutlich auch, wenn man DeepSeek auf eigener Hardware laufen lässt. Gut ist an DeepSeek, dass es weniger Ressourcen benötigt. Also für dieselbe Leistung ist weniger Computertechnik und Energie notwendig. Dann müssen doch nicht wieder die alten Atomkraftwerke angeworfen werden, weil die gegenwärtigen KI-Systeme so viel Strom brauchen. Nur die Nvidia-Aktien sind abgesackt, eben weil der Aufwand geringer wäre. Allerdings entwickelt sich das Ganze ja sowieso von GPUs, von Grafikprozessoren zu NPUs, Neural Processing Units, also speziellen KI-orientierten Prozessoren, inklusive des Systems, das mit Photonik dann arbeitet statt mit Elektronik. Das hatten wir ja auch vorgestellt. Interessanterweise betont Nvidia, dass DeepSeek mit ihren GPUs trainiert worden wäre. Wie das gehen soll bei Exportsperre ist eine andere Frage. Das läuft wohl nach dem Motto, jeder mogelt so gut er kann. Und chinesische und amerikanische Unternehmen haben in dem Fall zusammengearbeitet, in diesem Fall vielleicht zum Nachteil von Nvidia. Doch ist auch herausgekommen, dass das Ganze vielleicht nur geklaut ist, zumindest die Trainingsdaten. Wie auch immer das zustande gekommen ist, DeepSeek scheint mit Daten gefüttert zu sein, die von den westlichen Systemen stammen, denn in der ersten Woche seines Betriebs wusste es selber nicht so genau, was es ist und hat sich teilweise für ChatGPT gehalten oder auch für Claude, das System von Anthropic, was darauf schließen lässt, dass die Chinesen sich's ein bisschen einfach gemacht haben und die Trainingsdaten der bereits existierenden Systeme auf irgendeine Art gemopst haben. Das ist dann eine neue Variante des Urheberrechtsproblems. Die amerikanischen Systeme haben ja schon zum Training Bilder und Texte verwendet von Autoren und Künstlern, die dafür kein Einverständnis gegeben hatten. Und jetzt ist dasselbe erneut passiert. Nur diesmal haben die KIs nicht geklaut, sondern sind beklaut worden. Und wie läuft das neue System ansonsten? Naja, es ist ziemlich geschwätzig, nicht besonders zielführend. Aber das war bei den anderen Systemen, als sie neu waren, teilweise auch nicht besser. Das kann sich noch ändern. Und es wird auch nicht bei DeepSeek bleiben. Alibaba, das chinesische Amazon, will auch eine eigene KI herausbringen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. Sind Sie ein Mensch oder ein Computer? Diese Box muss man oft anklicken, wenn man im Internet etwas sucht oder eine Reise buchen will. Das Ganze ist immer etwas lustig, weil es natürlich überhaupt kein Problem wäre, für einen Roboter diese Box anzuklicken. Auch die anderen Fragen, die da gerne gestellt werden, können Computer inzwischen oft besser beantworten. Ob es darum geht, auf welchen Bildern Fahrräder zu sehen sind oder irgendwelche völlig verzerrten Ziffern abzutippen. Und nun ist es soweit, dass der Computer da ganz offiziell lügen darf. Für ChatGPT, den Chatbot, gibt es jetzt nämlich eine Erweiterung namens Operator. Und diese ist dazu gedacht, dass ChatGPT ganz offiziell im Auftrag auf Webseiten surft und eben zum Beispiel günstige Reisen bucht oder Hotelzimmer reserviert. Damit kann ChatGPT dann grafische Benutzeroberflächen bedienen, seien es Windows-Programme oder eben Webseiten. Und damit das funktioniert, muss er natürlich diese Box anklicken und sagen, nein, ich bin ein Mensch. Naja, wie wir inzwischen wissen, können auch Chatbots lügen. Aber das Ganze ist natürlich hochgefährlich, denn die ersten, die das verwenden würden, wären die Spammer. Deshalb ist der neue Service im Moment nur für ChatGPT Pro-Kunden in den USA verfügbar und dort auch stark limitiert. Ob das Ganze wirklich sinnvoll ist, wird sich zeigen. Es könnte natürlich für Menschen mit Handicap von Nutzen sein. Wenn ein blinder Computerbenutzer nicht selbst mit irgendwelchen Hilfsmitteln versuchen muss, sich auf einer Website zurechtzufinden, sondern das ChatGPT überträgt, könnte das schon nützlich sein. Bestimmte Sachen sind aber gesperrt. Zum Beispiel darf der Chatbot nicht selbst eine Überweisung auslösen. Ja, wie gesagt, die Missbrauchsgefahr ist halt auch ziemlich hoch. Es werden ja jetzt schon in den sozialen Medien jede Menge Kommentare von Bots geschrieben. Das würde hiermit dann sicherlich noch schlimmer. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Nehmer 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Just let me. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Hier bin ich wieder mit der Technik-Ecke auf Radio DARC. Wir hatten ja in den letzten Wochen öfters über Rauschen, Signal-Rauschabstand und verwandte Fragestellungen berichtet, so dass ich mir gedacht habe, wir führen das noch etwas weiter fort. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist sehr wichtig für jegliche Übertragung per Funk. Was Rauschen ist, hatten wir ja vor 4 Wochen bereits von Professor Michael Hartje erläutert bekommen. Offen ist aber noch, welche Faktoren es genau beeinflussen. Das Rauschen ist eine unerwünschte Spannung, die in einem Funkübertragungskanal herrscht und die das erwünschte Signal, das Nutzsignal, negativ beeinflusst. Das Rauschen auf Übertragungskanälen ist in allererster Linie thermisch bedingt. Man bezeichnet es als Wärmerauschen oder Johnson-Nyquist-Rauschen. Es resultiert aus der thermischen Bewegung der Ladungsträger in elektrischen Schaltkreisen. Der Name kommt daher, dass die beiden schwedischen Ingenieure Bertrand Johnson und Theodor Nyquist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts etliche theoretische Ausarbeitungen über dieses allgegenwärtige Phänomen erarbeitet haben. Die Stärke des thermischen Rauschens bezeichnet man als Rauschspannung und ich erläutere nachfolgend, von welchen Faktoren diese abhängt. Erstens von der Boltzmann-Konstante. Diese ist eine Naturkonstante und beschreibt die Strahlung von Körpern und sie stammt aus der klassischen Thermodynamik. Jeder Gegenstand im Universum, der eine vom absoluten Nullpunkt abweichende Temperatur hat, strahlt elektromagnetische Energie ab. Den Zusammenhang zwischen Abstrahlung und Temperatur, das ist die Boltzmann-Konstante. Der zweite Faktor ist die Temperatur. Je höher die Temperatur eines Körpers, desto höher logischerweise die thermische Bewegung der Atome und Moleküle in ihm. Das hat zur Folge, dass auch die abgestrahlte Energie immer höher wird und gleichzeitig die Wellenlängenverteilung immer kürzer. Ich gebe mal ein anschauliches Beispiel. Eine heiße Herdplatte hat ca. 500 Kelvin Temperatur, das ist ungefähr 230 Grad Celsius. Sie strahlt überwiegend Wärmestrahlung ab. Sprich Infrarot. Wenn man nun die Temperatur auf 3000 Kelvin erhöht, wird daraus Weißglut. Die Temperatur in einer Glühlampe, der Wolframfaden, emittiert sichtbares Licht und strahlt auch pro Fläche bedeutend mehr Energie ab. Der dritte Faktor ist der Widerstand des rauschenden Körpers. Das überrascht zunächst, ist aber logisch. Je höher ein Widerstand, desto höher auch das Rauschen. Dies deshalb, weil sich die Elektronen sozusagen in einem Hindernisparcours durch den Leiter zwängen müssen und damit eben mehr Rauschen erzeugen. Der vierte Faktor für die Rauschspannung schließlich ist die betrachtete Bandbreite eines Übertragungskanals. Normalerweise bezieht man alle Angaben auf 1 Hertz Bandbreite. Es leuchtet auch ein, dass je breiter ein Kanal ist, auch natürlich mehr Rauschen in ihm vorhanden ist. Das bedeutet ganz einfach, dass immer mehr Rauschen eingefangen wird, je breiter der Kanal ist. Nun könnte man fragen, warum macht man dann nicht einfach den Übertragungskanal extrem schmal, dann wäre das Rauschen überhaupt kein Problem mehr. Ja, das ist auch theoretisch richtig, aber je mehr Daten man übertragen möchte, desto breiter muss der Kanal sein, sonst passt es einfach nicht durch. Bei sehr schmalbandigen Betriebsarten wie beispielsweise WSPR braucht man gerade mal 3 Hertz Bandbreite. Die Rausspannung in diesem engen Kanal ist sehr klein. Damit bekommt man phänomenale Signal-Rauschabstände hin, aber um den Preis einer sehr langsamen Übertragungsrate. Wir sprechen hier von 0,1 Zeichen pro Sekunde. Das ist absolut nix für ungeduldige Menschen. Wenn man PSK 31 und ähnliche digitale Modi anschaut, so sind wir bei rund 35 Hertz benötigter Bandbreite. Damit kann man, wie der Name schon sagt, rund 4 Zeichen pro Sekunde übertragen, benötigt aber 10-mal mehr Bandbreite und demzufolge auch 10-mal mehr Rauschen in diesem Kanal. Möchte man die gleiche Signalqualität erreichen, muss man logischerweise auch die Sendeleistung verzehnfachen. Betrachtet man nun das Morsen, so braucht man hier rund 200 Hertz Bandbreite, sprich nochmals um den Faktor 10 höhere Sendeleistung. oder bei SSB liegt man gar bei rund 2500 Hertz und nochmals um den Faktor 10 mehr. Die Sendung, die Sie gerade hören, wird in der Betriebsart Amplitudenmodulation abgestrahlt. Hier braucht man 10 kHz Bandbreite und demzufolge bei sonst gleichen Bedingungen nochmals Faktor 4 mehr Sendeleistung. Genau genommen kommt noch der Träger dazu, das soll aber für die Betrachtung des Rauschens vereinfachend außer Betracht bleiben. Gegenüber unserem eingangs erwähnten BSPR ist also die Amplitudenmodulation um rund 36 Dezibel schlechter und das entspricht einer 4000-fach höheren Sendeleistung, die erforderlich wird, um das Rauschen des Übertragungskanals zu überwinden. Klar, bei einer AM-Übertragung werden aber auch 1000-fach mehr Informationen übermittelt. Gibt es noch breitere Übertragungskanäle? Klar, jede Menge. Nach oben sind nahezu keine Grenzen. Beim FM-Rundfunk liegt man bei 180 kHz, das digitale Fernsehen DVB-T verwendet 8 MHz und beim sicherlich bekannten WLAN zur Anbindung mobiler Endgeräte ans Internet ist man mit 40 MHz dabei. Da bekommt man rund 100 Megabit pro Sekunde durch und bräuchte aber Millionen von Kilowatt, um denselben Effekt wie bei SSB zu erreichen. Wie viel Bandbreite unter welchen Umständen maximal durch einen Übertragungskanal gehen, das heißt Kanalkapazität. Und das werden wir in den nächsten Sendungen ebenfalls mal darstellen. Für heute aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf. D-A-R-C Radio, your favorite station. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Die Entstehung des Rauschens war auch heute wieder ein zentrales Thema unseres Technikbeitrags von Eva Maria. Und wir müssen feststellen, es ist auch genauso zentral für die Übertragungsgüte eines Nachrichtenkanals. Leider noch etwas komplizierter sind die Verhältnisse und Zusammenhänge auf Kurzwelle. Da sollte man über die Faktoren, die Rauschen und andere Störungen verursachen, genauer Bescheid wissen. Und damit wir uns da schlau machen, dafür haben wir unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC engagiert, mit seiner Prognose. Ja, das Rauschen, Conny. Wenn wir das nicht hätten, dann wären die Signale ja viel lauter. Aber das ist Spinnerei, denn die natürlichen Rauschquellen, wie zum Beispiel das von Eva Maria vorhin erklärte thermische Rauschen, gehören zu unserer Welt wie der blaue Himmel und die Wellen im Ozean. Damit kann man sich an sich auch ganz gut arrangieren. Viel problematischer sind die vom Menschen hinzugefügten Rauschquellen, der Man-Made Noise oder schlicht das QRM. Aber bleiben wir noch kurz bei den natürlichen Rauschquellen. Unter 10 MHz entstammt das Rauschen vor allem den Gewittern. Darüber dominiert das galaktische Rauschen. Ja, tatsächlich, Gewitter. Genauer gesagt die Blitze. Die erzeugen ja eine breitbandige Hochfrequenzemission, die per Ionosphäre weite Strecken zurücklegt. Die Schätzungen, wie viele Blitze sich pro Sekunde auf der Erde ereignen, schwanken zwischen 50 und 200. Nur wenn das Gewitter nah ist, kann man die einzelnen Blitze unterscheiden. Auf größere Distanz vermengen sich all diese Blitzsignale zu einem gleichmäßigen Rauschteppich. Unsere Sonne rauscht übrigens auch, und zwar ganz gehörig, aber das interessiert vor allem diejenigen Funkamateure, die auf VHF, UHF und SHF unterwegs sind. Denn im Kurzwellenbereich blockt die Ionosphäre diese Strahlung ab. Zwei CubeSat-Satelliten der NASA schicken sich derzeit an, diesem Sonnenrauschen mittels Interferometrie auf die Spur zu kommen. Dafür messen sie nicht etwa im Gigahertz-Bereich, sondern zwischen 0,1 und 19 Megahertz. Die Sonnenaktivität ging in der Woche zunächst nach oben, nachdem die Reste des großen Clusters aktiver Regionen wieder sichtbar wurden. Die Flare-Tätigkeit nahm deutlich zu. Zwischen Sonntag und Dienstag gab es 10 M und 1 X-Flare. Der solare Flux stieg bis auf 209 Einheiten, sank in der zweiten Wochenhälfte aber wieder unter 200 Einheiten ab. Dabei bleibt es auch erstmal. In den nächsten Tagen sind 150 bis 190 Einheiten zu erwarten. Es sei denn, von dem knappen Dutzend aktuell sichtbarer aktiver Regionen wird eine explosiv. Im Moment gibt es da aber keine entsprechenden Signale. Im Erdmagnetfeld begann die Woche vorwiegend ruhig. Am Donnerstag wurden zwei große koronale Löcher geoeffektiv und die Unruhe stieg an. Die letzten Reste dieser Störung klingen derzeit ab. Weitere Störungen sind aktuell nicht zu erkennen. 2,5 Wochen vor dem Frühlingsanfang und damit der Tag- und Nachtgleiche kommt die Umstellung der Ionosphäre auf das Sommerhalbjahr langsam in Fahrt. Die Öffnungsdauer der oberen Bänder nimmt jetzt deutlich zu, fast eine halbe Stunde pro Woche. Dafür beginnt die höchste nutzbare Frequenz abzunehmen. Noch liegt sie bei ungestörtem Erdmagnetfeld aber deutlich über 30 MHz, sodass alle oberen Bänder bis 10 Meter weiterhin stabil öffnen. Die kürzer werdenden Nächte lassen die Ionisation nicht mehr so stark absinken. Damit reicht es nachts inzwischen meist noch für das 30-Meter-Band. Und auf die Grey Line sollte man auch einen Blick haben, denn die verbindet in diesen Wochen Europa zu den Dämmerungszeiten mit Australien und dem Westpazifik. Dann mal good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz.